Jede Zeit und ihre Menschen sind nur mit ihren eigenen Maßstäben und Kriterien und nicht mit denen der Nachgeborenen zu messen und zu beurteilen. So war es bis zum Ersten Weltkrieg das unbestrittene Recht jedes Staates, Krieg zu führen und fremdes Gebiet zu erobern. Unser im Vergleich zu 1914 revidiertes oder neu erworbenes Urteil über Recht und Unrecht darf darum nur bedingt auf die Absichten und Handlungen der Verantwortlichen von damals angewendet werden. Trotzdem, drei Fragen drängen sich auf. Sie hätten auch damals gestellt und beantwortet werden müssen. Waren die deutschen Kriegsziele, die in so reichem Maße proklamiert wurden, überhaupt im wohlverstandenen Interesse des deutschen Volkes? Die Frage muss heute und konnte vor 50 Jahren verneint werden. War Deutschland stark genug, um die angestrebten Ziele überhaupt zu erreichen? Diese Frage brauchte nicht erst die Geschichte zu beantworten. Bei nüchterner Selbsteinschätzung wäre man schon vorher auf die Antwort gekommen. Konnte Deutschland im Falle einer Niederlage eine mildere Behandlung erwarten, als es seinen Feinden bei einem deutschen Siege zugedacht hatte? Auch auf diese Frage konnte es nur ein Nein geben. So stellt sich uns der ganze Komplex der Verfolgung und Verkündung der Kriegsziele als ein Problem mangelnder Weitsicht und fehlender Vernunft bei den führenden Schichten Deutschlands dar. Das ist zugleich das Gelindeste, aber auch das Härteste, was über die Verantwortlichen von damals zu sagen ist. Anfang August 1914, als der Kaiser die totale Mobilmachung der Streitkräfte anordnete, richtete er einen Aufruf an das deutsche Volk. Darin heißt es: Alle offenkundige und heimliche Feindschaft von Ost und West, von jenseits der See, haben wir bisher ertragen im Bewusstsein unserer Verantwortung und Kraft. Nun aber will man uns demütigen. Man verlangt, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten. Nun muss denn das Schwert entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Um Sein oder Nichtsein unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründeten. Um Sein oder Nichtsein deutscher Macht und deutschen Wesens. Wenngleich dieser Aufruf das gewohnte Pathos Wilhelms II. Zeigte, so traf sein Inhalt doch das Empfinden des größten Teils der Deutschen. Weit verbreitet war die Überzeugung, einen Krieg zur eigenen Verteidigung führen zu müssen. Weit verbreitet war das Gefühl, dass eine Welt von Feinden sich anschickte, das verhasste Deutschland niederzuwerfen. Weit verbreitet die Meinung, dass deren Saat von Hass, Neid und Missgunst endlich aufgegangen sei. Im unerschütterlichen Glauben an die militärische Überlegenheit Deutschlands wurde übersehen, dass Deutschland an Russland und an Frankreich den Krieg erklärte und nicht umgekehrt. Draußen in der Welt freilich übersah man dies nicht. Unvermögen und bürokratische Gesinnung der deutschen Reichsleitung konnten sich vollendeter als durch diese beiden Kriegserklärungen nicht beweisen. Auch die entschiedensten Kritiker der Politik des kaiserlichen Deutschlands, die Sozialdemokraten, im Reichstag damals die stärkste Fraktion, sahen den Verteidigungsfall für gegeben. Friedrich Stampfer, bald Chefredakteur ihres Zentralorgans des Vorwärts, schrieb am 2. August: Wenn die verhängnisvolle Stunde schlägt, werden die Arbeiter das Wort einlösen. Die vaterlandslosen Gesellen werden ihre Pflicht erfüllen und sich darin von den Patrioten in keiner Weise übertreffen lassen. Vaterlandslose Gesellen, so hatte der Kaiser die Sozialdemokraten vorher immer genannt. Die Stunde gab ihm ein, dies vergessen machen zu wollen. In seiner Thronrede im Weißen Saal des Berliner Schlosses am 4. August rief er den Abgeordneten des Reichstages zu: Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur Deutsche. Das waren große Worte. Es musste sich zeigen, ob danach gehandelt würde. In der Tat, es schien, als ob ein mächtiger Wille zur Einigkeit das deutsche Volk und alle seine Schichten bewegte. Im Reichstag, bei der Bewilligung der Kredite für die Finanzierung des Krieges, erklärte der Sprecher der Sozialdemokraten: Die Folgen der imperialistischen Politik sind wie eine Sturmflut über Europa hereingebrochen. Die Sozialdemokraten haben diese verhängnisvolle Entwicklung mit aller Kraft bekämpft. Und noch bis in die letzten Stunden hinein haben sie durch machtvolle Kundgebungen in allen Ländern, namentlich im innigen Einvernehmen mit den französischen Brüdern, für die Aufrechterhaltung des Friedens gewirkt. Ihre Anstrengungen sind vergeblich gewesen. Bald schon standen sich die deutschen und französischen Brüder als Feinde mit Waffen in der Hand gegenüber. Mit dem Mord an dem französischen Sozialistenführer Jean Jaurès waren diese Bemühungen der Sozialisten aller Länder um die Erhaltung des Friedens endgültig gescheitert. Es zeigte sich, dass die Idee von der Solidarität des internationalen Proletariats eine Illusion war. Wir stehen jetzt vor der ehernen Tatsache des Krieges. So erklärte der sozialdemokratische Sprecher im Reichstag weiter: Für unser Volk und seine freiheitliche Zukunft steht bei einem Sieg des russischen Despotismus viel, wenn nicht alles auf dem Spiel. Es gilt, diese Gefahr abzuwehren, die Kultur und Unabhängigkeit unseres eigenen Landes sicherzustellen. Wir lassen in der Stunde der Gefahr das eigene Vaterland nicht im Stich. Unsere heißen Wünsche begleiten unsere zu den Fahnen gerufenen Brüder ohne Unterschied der Partei. Von den Abgeordneten des Reichstages, die alle vom Kriegsdienst selbstverständlich freigestellt waren, gaben zwei ihr Leben fürs Vaterland. Beide zählten sie zu den sogenannten Reichsfeinden. Der eine ein Welfe und der andere ein führender Sozialdemokrat, und zwar der jüdische Rechtsanwalt Dr. Ludwig Frank aus Mannheim. Einem Freunde antwortete Frank auf die Frage, warum denn gerade er, der aufrichtige Freund Frankreichs, nun gegen Frankreich marschieren müsse. Ja, es ist grauenhaft, entsetzlich. Aber es bleibt nichts anderes übrig. So dachten nur wenige in Deutschland. Solche Stimmen verhallten in der allgemeinen Begeisterung, in dem Taumel, von dem das deutsche Volk in seiner Mehrheit erfasst wurde. Umso selbstverständlicher klangen damals Sätze wie diese. Es ist eine Lust zu leben. Die Stunde haben wir ersehnt, wo wir vor die gewaltigste Schicksalsentscheidung gestellt werden. Nun ist sie da, die heilige Stunde. Der Atem der Welt stockt und jedes Volk zeigt, was es ist. Die Russen tückisch und falsch bis zum letzten Augenblick. Die Franzosen vor die überraschende Wirklichkeit gestellt, schlotternd und plötzlich die Rachelust vergessend. England kaltwägend und zaudernd. Das deutsche Volk aber jubelt. Gewaltiges bereitet sich vor. Derartiges mitzuerleben lohnet ein Leben. Aber dieser Lebensinhalt soll noch reicher werden durch das Ergebnis des blutigen Kampfes, den unser Volk in Waffen jetzt zu bestehen hat. Reicher durch seine Taten, seinen Sieg. Waffensegen, so hieß dieser Aufruf des Alldeutschen Verbandes zum Kriegsbeginn. In ihm ist deutlich ausgesprochen, was er, seine Mitglieder und große Teile des deutschen Volkes erwarteten und jubelnd begrüßten: den Krieg und Eroberungen. Und als sich erwies, dass die letzten Friedensbemühungen zwischen Deutschland und England erfolglos waren, da verkündete der Alldeutsche Verband: Wir haben Gott auf den Knien gedankt, dass der Verständigungsplan mit England ins Wasser gefallen ist. Solche Ergüsse löste nicht erst der Krieg aus. Nationalistische und chauvinistische Tendenzen und Strömungen gab es vorher schon. Und sie wurden nicht nur in Deutschland laut. Sie waren auch in Frankreich, in Russland anzutreffen. Sie gab es überall. Sie waren das Ergebnis zielbewusster Arbeit von Gruppen, die nur von Gewalt und Macht, Krieg und Eroberung größeren Ruhm für ihr Vaterland erhofften. Man lebte im Zeitalter des Imperialismus. Schon lange waren die Großmächte dabei, die Welt unter sich aufzuteilen, als das Deutsche Reich in ihren Kreis stieß. Sein Schöpfer Otto von Bismarck erklärte 1887 im Reichstag: Wir gehören zu den saturierten Staaten. Von Eroberungen hielt er nicht viel. Er war sich bewusst, wie sehr Gebietsverluste den Gedanken an Revanche beim Gegner wachhalten würden, was sich bei Frankreich wegen der Abtretung Elsass-Lothringens dann auch erweisen sollte. Die Idee eines Präventivkrieges wies er weit von sich. Der Krieg war für Bismarck nur als letzter Ausweg aus einer politisch nicht mehr lösbaren Situation denkbar. Bismarcks Ehrgeiz beschränkte sich darauf, Deutschland als die erste Macht auf dem europäischen Kontinent und sich selbst als den ehrlichen Makler des Friedens in Europa zu wissen. Doch auch dem genialen Außenpolitiker waren die Grenzen des Erkennens gesetzt. Nicht allein, dass er blind gegenüber den politischen Konsequenzen der industriellen Revolution blieb und deren logische politische Auswirkung das Mitspracherecht der Arbeiterschaft missachtete und ihre Partei durch Verbot und Verfolgung vergeblich zu unterdrücken versuchte, statt sie an den Staat heranzuholen, deren er zum Schutze des Landes bedurfte, leider verkannte er auch, wie unter seinem Regime die nachfolgende Generation mit politischen Lehren erfüllt wurde, die seinen außenpolitischen Auffassungen entgegengesetzt waren. Vor allem aber ließ er sich von solchen Lehrern als Zeuge und von deren Jüngern als Schutzpatron feiern, ohne zu begreifen, wie sehr er dabei verfälscht wurde. Unter diesen Lehrern war der Historiker von Treitschke der wirksamste. Er begründete eine ganze Schule. Der Einfluss seiner Thesen auf Professoren und Lehrerschaft und Öffentlichkeit, ganz besonders aber auf die Geschichtswissenschaft, reicht bis in unsere Tage. Treitschke sprach von der segensreichen Notwendigkeit des Krieges und meinte, dass kriegerische Kraft die Voraussetzung aller politischen Tugend bleibe, und behauptete: Die Hoffnung, den Krieg aus der Welt zu vertilgen, ist nicht nur sinnlos, sondern tief unsittlich. Sie müsste, verwirklicht, viele wesentliche und herrliche Kräfte der Menschenseele verkrüppeln lassen. Sein bekanntester Verkünder war der General- und Militärschriftsteller von Bernhardi. Unser Volk muss einsehen, dass die Erhaltung des Friedens niemals der Zweck der Politik sein kann und darf. Für ihn war der Zweck der Politik der Krieg. Seinen Sinn beschrieb er in seinem Buch »Deutschland und der nächste Krieg«. Frankreich muss so völlig niedergeworfen werden, dass es uns nie wieder in den Weg treten kann. Bernhardis Buch ist in alle wichtigen Sprachen übersetzt worden. Über seine Wirkung im Ausland schrieb der Amerikaner Chapman in seiner Arbeit »Deutschland über alles«. Bernhardis Bücher werden immer wertvoll sein als die beste kurze Erklärung des Krieges. Sie haben mehr getan, die Krankheit erkennbar zu machen, welche jetzt den deutschen Verstand verwüstet, als irgendetwas anderes. Und die Zeitschrift New York Nation stellte im Oktober 1914 bereits fest, die Fanatiker vom Schlage Bernhardis haben Deutschland mehr Schaden getan als 10 feindliche Armeekorps. Bernhardi stand beileibe nicht allein. Nationalistische Fanatiker seines Schlages fanden sich in vielerlei Organisationen zusammen, die einen starken und unheilvollen Einfluss ausübten und deren verderbliches Wirken im gegnerischen Ausland besorgt, aber bei den dortigen Chauvinisten befriedigt registriert wurde. Da gab es vor allem den schon erwähnten Alldeutschen Verband. Während der Flottenverein den Ausbau der Flotte, der Wehrverein den der Armee, die Kolonialgesellschaft den Erwerb von Kolonien forderten und im Volke propagierten, stritt der Alldeutsche Verband für Deutschlands Macht und Herrlichkeit auf allen Gebieten. Die Überschätzung des eigenen Volkes, seiner Fähigkeiten und Möglichkeiten, seiner Bedeutung und seiner Aufgabe zieht sich durch die ganze Geschichte des Verbandes. Sie zeigt sich schon in der Maßlosigkeit des Gründungsaufrufs, in dem es hieß, unsere deutsche Kultur bedeutet den idealen Kern menschlicher Denkarbeit. Diese so überlegene Kultur wollte man über die Welt ausbreiten, denn am deutschen Wesen sollte die Welt genesen. Diese Überschätzung alles Deutschen wirkte sich naturgemäß in der Minderbewertung und Unterschätzung, ja in der Missachtung alles Fremden aus. Im Gegensatz zu den erwähnten anderen Vereinigungen, der Flottenverein zählte zeitweise 1 Million Mitglieder, war der Alldeutsche Verband keine Massenorganisation. Anders auch als der Flottenverein, der nichts als ein Instrument des Reichsmarineamtes und seines Leiters, des Großadmirals von Tirpitz, zur Popularisierung seiner Flottenbaupläne war, hielt sich der Alldeutsche Verband frei von staatlicher Unterstützung und Einwirkung. Vielmehr war er es, der ständig auf die politische Leitung des Reiches und auf die öffentliche Meinung Deutschlands einwirkte. Das geschah durch die zwar geringe, aber sehr einflussreiche Mitgliedschaft. Ein erheblicher Teil Reichstagsabgeordneter, zeitweise sogar Leute wie Stresemann und Wassermann, eine besonders hohe Zahl von Hochschullehrern und Oberlehrern, unter ihnen berühmte Gelehrte wie Max Weber, Heckel, von Liebig, Ratzel und Karl Lamprecht, hohe Militärs und Beamte, Verleger und Schriftsteller. Dazu bestanden enge personelle Verbindungen zu allen sonstigen nationalistischen Organisationen. Die beiden einflussreichsten Personen an der Spitze des Verbandes waren Alfred Hugenberg, der Mitbegründer, und Justizrat Klass, der unumstrittene Führer. Beide später Wegbereiter Hitlers zur Macht. Klass bekannte stolz: Mir war Treitschke der Meister, der mein Leben bestimmte. Unter seiner Führung lässt der Verband keine Gelegenheit aus, um Monarch, Regierung, Reichstag und Öffentlichkeit mit Immediateingaben, Petitionen, Resolutionen und Flugschriften unter Druck zu setzen. Damit wird der Verband, unterstützt von einflussreichen Presseorganen, unter anderem der Rheinisch-Westfälischen Zeitung und ihrer Querverbindungen zur Industrie, mehr und mehr zu einer Macht. Seine Forderungen kann in der Folge kein Regierender mehr unbeachtet lassen. Bei jeder außenpolitischen Krise wirkte der Verband als der Blasebalg, der in die Glut blies, in der Hoffnung, dass daraus ein Brand entstehe. Eine Flugschrift ihres Vorsitzenden Klass, Marokko verloren, löste die andere ab. Westmarokko deutsch. Und als in der Marokko-Frage Deutschland leer ausging, da schrieb er, jede deutsche Regierung, die ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Zukunft fühlt, hat das Recht und die Pflicht, die Auseinandersetzung, gemeint war der Krieg, dann einzuleiten und durchzuführen, wenn die Aussichten auf einen günstigen Ausgang für das Reich am größten sind. Ohne dass Deutschland bedroht gewesen wäre, forderten die Alldeutschen bei verschiedenen Gelegenheiten, einem Kriege nicht auszubiegen, sondern die gebotene Spannung zu benützen, damit die Ziele des Verbandes verwirklicht würden. Sie waren im Gründungsaufruf und in vielen Veröffentlichungen des Verbandes und seiner prominenten Repräsentanten dargestellt worden. Der Vorsitzende Klass brachte sie 1913 auf eine kurze Formel. Wir wollen zum Ausdruck bringen, dass die deutsche Wehrmacht auch ihre Verwendung findet, falls missgünstige Nebenbuhler und Nachbarn unseren völkischen Bedürfnissen sich entgegenstellen. Unser rasch wachsendes Volk muss sein Daseinsrecht geltend machen. Es muss für Neuland sorgen. Diese Sätze erhalten ihren vollen Sinn, wenn die programmatische Erklärung des Verbandes herangezogen wird, wonach es gelte, nach Osten und Südosten Ellenbogenraum zu gewinnen. Um der germanischen Rasse diejenigen Lebensbedingungen zu sichern, deren sie zur vollen Entwicklung ihrer Kräfte bedarf, selbst wenn darüber solch minderwertige Völkchen wie Tschechen, Slowenen und Slowaken ihr für die Zivilisation nutzloses Dasein einbüßen sollten. Nur den großen Kulturvölkern kann das Recht auf Nationalität zugestanden werden. Ohne das Spannungsverhältnis der deutschen Chauvinisten zu England lassen sich die proklamierten deutschen Kriegsziele nicht erklären, vielleicht nicht einmal der Weltkrieg selbst. England war das Vorbild, England war der Rivale. In dem Wunsch, dem Vorbild nachzueifern, traf man, wie es schien, überall auf den Rivalen. England stand immer und überall im Wege, auf den Märkten und den Meeren der Welt. Der viel beschriebene Handelsneid Englands auf den deutschen Konkurrenten war durch die Wirklichkeit kaum gerechtfertigt. Denn der Umfang des gegenseitigen Handels war größer als der Warenaustausch in umkämpfter Konkurrenz auf den Weltmärkten. Allein die negative psychologische Wirkung blieb auf beiden Seiten nicht aus. Sie wurde gesteigert durch Tiraden des Kaisers. In ihnen offenbarte sich seine tiefe Hassliebe zu England. Aussprüche wie diese: Deutschland muss das Erbe der Seeherrschaft antreten, die einst in den Händen der Hansa lag. Und dann: Der Dreizack gehört in unsere Faust. Musste England gegen sich gerichtet auffassen. Das Telegramm Wilhelms an den Zaren Nikolaus: Der Admiral des Atlantik, damit meinte er sich selbst, grüßt den Admiral des Pazifik. Zu dem er den Zaren großzügig ernannte, hat wohl mehr Heiterkeit in England als Ärger hervorgerufen. Anders aber war es mit dem forcierten Ausbau der deutschen Hochseeflotte, einer Sache ohne Ziel und Richtung. Ihre Wirkung auf die englische Haltung gegenüber Deutschland darf so wenig übersehen werden wie die der alldeutschen Propaganda auf die übrige Welt. Und hiermit ist nicht die Organisation Alldeutscher Verband allein gemeint. Seine Arbeit und sein Einfluss waren aber symptomatisch für ein weit verbreitetes Denken, besonders in den deutschen Ober- und Mittelschichten, das sich dann schließlich in Schlagzeilen und in Briketts eingedrückt widerspiegelte. Gott strafe England! Wäre vor 25 Jahren im Dritten Reich solche Hysterie nicht noch übertroffen worden, wir müssten heute geradezu an dem Verstand unserer Großväter zweifeln. Dass solche Zweifel dennoch nicht unberechtigt sind, zeigen Auslassungen des Philosophen Professor Adolf Lasson von der Berliner Universität. Wir sind moralisch und geistig allen Menschen überlegen. Wir haben nicht unseresgleichen. Auch unsere Organisation und unsere Einrichtungen sind unübertrefflich. Deutschland ist das vollkommenste Gebilde, das die Geschichte kennt. Und Reichskanzler von Bethmann-Hollweg ist der hervorragendste unter den lebenden Menschen. Im Reiche Wilhelms II. Musste niemand so schreiben, weder um seiner Existenz willen noch irgendeiner Tarnung wegen. Es gab zwar einen gewissen Zwang, den aber eher die Gesellschaft ausübte als der Staat. Es gab aber weder totale Verfolgung noch Vernichtung, wie im Dritten Reich. Mit der Klageerhebung auf Majestätsbeleidigung war die Obrigkeit unter Wilhelm II. Wohl schneller bei der Hand als unter seinen beiden Vorgängern. Aber auch dies erklärt nicht die seltsame Mischung von nationalistischem Größenwahn nach außen und Untertanengesinnung nach innen, wie sie so kennzeichnend für diese Zeit in Deutschland war. Es war im Jahre 1914, als Heinrich Mann seinen Roman »Der Untertan« schrieb, diese Karikatur des deutschen Spießers unter Wilhelm II. Hatte der Kaiser in einer Rede einmal gesagt: »Wo ein deutscher Mann in treuer Pflichterfüllung für sein Vaterland gefallen, begraben liegt, und wo der deutsche Aar seine Fänge in ein Land eingeschlagen hat, das Land ist deutsch und wird deutsch bleiben.« So gab es gleich jemanden, der nachbetete: »Wo ein Tropfen deutsches Blut geflossen ist, da bleiben wir.« Dieser jemand hieß Bassermann und war der Führer der Nationalliberalen, damals Hauptstütze der Regierung im Reichstag. Diesen Ausspruch tat er nach den ersten militärischen Erfolgen der deutschen Armeen. Auf Wilhelm II. Und auf Bassermann konnten sich jetzt alle Annexionisten berufen. Und es kamen ihrer viele. Ihnen waren nun sozusagen die Richtlinien gegeben, wie militärische Siege in Eroberungen zu verwandeln seien. Das Wort des Kaisers in der Thronrede: »Uns treibt nicht Eroberungslust«, war schnell vergessen. Der Burgfriede der Parteien vermochte die Sturmflut der Meinungen für oder wider Annexion so wenig einzudämmen wie der verantwortliche Leiter der Reichspolitik, Reichskanzler von Bethmann-Hollweg. Er war nicht der Fels, an dem sich die Flut brach. Er glich vielmehr einer Weide, die sich dem Wind beugt, gleich aus welcher Richtung er auch kommt. Noch heute geht der Streit der Meinungen, ob Bethmann-Hollweg als Annexionist oder als Verfechter eines Verständigungs, eines Verzichtfriedens zu betrachten ist. Seine Erklärungen und Handlungen liefern überzeugende Beweise für die eine wie für die andere Deutung. In den entscheidenden Tagen vor Kriegsausbruch erhält der deutsche Botschafter in Paris eine Geheiminstruktion für das Gespräch mit dem französischen Außenminister. Für den Fall der französischen Neutralität soll er erklären, dass wir als Pfand für Neutralität Überlassung der Festungen Toul und Verdun fordern müssen, die wir besetzen und nach Beendigung des Krieges mit Russland zurückgeben würden. Das bedeutete Krieg auf jeden Fall. Eine solche Forderung war der Großmacht Frankreich gegenüber unzumutbar. Eindeutiger zeigen sich die Annexionsabsichten der deutschen Regierung in dem Vorbehalt, den der Kanzler dem britischen Botschafter Goschen gegenüber macht. Wir können dem englischen Kabinett, voraussetzlich dessen neutraler Haltung, versichern, dass wir selbst im Falle eines siegreichen Krieges keine territoriale Bereicherung auf Kosten Frankreichs in Europa anstreben. Eine ähnliche Versicherung über die Integrität Belgiens wurde von Bethmann zugesagt, wenn Belgien nicht gegen Deutschland Partei ergreifen würde. Der Verzicht galt nur bedingt und beschränkt. Nach dem Krieg erschienen Bethmanns Betrachtungen zum Weltkrieg. Darin erkennt er, dass ein Verständigungsfriede die Niederlage sei, war unpolitisch gedacht. Behaupteten wir uns selbst, dann gewinnen wir den Krieg. Nachdem er das Irreale weitreichender Kriegsziele kennzeichnet, schreibt er die treffenden Sätze: Ein solches Weltimperium setzte Amputationen unserer Feinde voraus, die anstatt uns Ruhe zu bringen, den allgemeinen Kriegszustand verewigten. Und dann? Nur Machtfetischismus und fantastische Selbstüberschätzung konnten sich zutrauen, unsere sämtlichen Gegner auf Dauer physisch und moralisch zu versklaven. Diese Erkenntnisse Bethmanns verlieren an Wert nicht nur, weil sie nach dem Zusammenbruch niedergelegt wurden, sondern auch, weil sie oft genug im Gegensatz zu seinem Verhalten während des Krieges stehen. Tatsächlich entwarf Reichskanzler von Bethmann-Hollweg bereits am 9. September 1914 die Richtlinien für einen Diktatfrieden im Westen. Im Mittelpunkt dieser Richtlinien stehen einmal die Sicherung des Reiches nach Ost und West auf erdenkliche Zeit und zum anderen, unter dem Einfluss modern denkender Wirtschaftler, die Gründung eines mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandes durch gemeinsame Zollabmachungen unter Einschluss von Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Österreich, Ungarn, Polen und eventuell Italien, Schweden und Norwegen. Beide Ziele setzten natürlich die entschiedene Schwächung Frankreichs und Russlands voraus. Zu diesem Zweck sollten beide Gebiete abtreten, die eine bessere militärische Sicherung des Reiches versprachen. Bethmann erwog dabei sogar, einen Teil der französischen Kanalküste zu annektieren. In allen deutschen Kriegszielvorstellungen, so auch bei Bethmann, war die folgende Forderung eherner Bestandteil. In jedem Fall abzutreten, weil für die Erzgewinnung unserer Industrie nötig, das Erzbecken von Brie. Dieser Umstand bezeugt den gewaltigen Einfluss, den die rheinisch-westfälische Schwerindustrie ausübte. Bei dem engen Verhältnis ihres Sprachrohres, der Rheinisch-Westfälischen Zeitung, zum Alldeutschen Verband blieb natürlich nicht aus, dass auch die Alldeutschen auf das Erzbecken ihre Augen richteten. Und nicht nur sie. Auf Brie und Lanvie will Hindenburg selbst dann nicht verzichten, als die oberste Heeresleitung im Oktober 1918 den neuen Reichskanzler Prinz Max von Baden nötigt, das Waffenstillstandsangebot schnellstens nach Washington weiterzugeben. 48 Stunden kann die Armee nicht noch warten. Über Belgiens Zukunft waren die Vorstellungen bei Kriegsbeginn noch wenig ausgereift. So, ob Belgien im Osten Gebiete abtreten und ihm dafür im Westen französisch Flandern angegliedert werden soll. Dies selbstverständlich nicht ohne deutsche Besatzung in den Küstenstützpunkten. Klar war nur, dass Belgien in den Rang eines Vasallenstaates versetzt werden sollte. Als Bethmann diese Richtlinien entwarf, erwies er sich auf der Höhe seiner Zeit. Den historischen Erfordernissen jedoch wurde er nicht gerecht. Mochte er sie in der Folge erkannt haben, so sah er sich bald dem Druck der verschiedensten Mächte ausgesetzt. Verbände, Einzelpersonen, Bundesfürsten, Parteien und oberste Heeresleitungen – alle hatten sie Pläne, wie der Krieg enden sollte. Um der Flut der Kriegszielforderungen zu steuern, verbot der Kanzler ihre öffentliche Diskussion. Die Ausarbeitungen zirkulierten deshalb als vertraulich. Eine der ersten war die Denkschrift des Alldeutschen Verbandes, verfasst von ihrem Vorsitzenden Justizrat Klass. In ihr sind die Grenzen natürlich erheblich weiter gesteckt als in den Richtlinien Bethmann-Hollwegs. Da heißt es: Russlands Gesicht muss gewaltsam wieder nach Osten umgewandt und dazu muss es im Wesentlichen in die Grenzen vor Peters des Großen Zeit zurückgeworfen werden. Nach dem Willen der Alldeutschen sollten im Osten polnische Grenzgebiete und die russischen Ostseeprovinzen angegliedert werden und künftig als deutscher Siedlungsraum dienen. Auch gegenüber Frankreich sind die territorialen Forderungen sehr viel größer als die der Regierung. Dabei wird gefordert, dass die Gebiete frei von Menschen sein müssen. Das bedeutet Aussiedlung und Vertreibung. Über den mitteleuropäischen Wirtschaftsraum heißt es: Nimmt man die Nebenländer und Kolonien dieser Staaten hinzu, so entsteht ein gewaltiges Wirtschaftsgebiet, das schlechthin jedem anderen gegenüber seine wirtschaftspolitische Unabhängigkeit wird wahren und durchsetzen können. Ebenfalls Anfang September 1914 übergibt der Zentrumsabgeordnete Erzberger der Regierung eine Denkschrift des Ruhrindustriellen Thyssen. Diesen bewegt vor allem die Sorge, wie in Zukunft ausreichende Rohstoffbasen sichergestellt werden könnten. Daher richtet sich sein Blick der Kohle wegen auf Belgien und die beiden nordfranzösischen Departements, der Erze wegen auf das Becken von Lanvie-Brie, auf das Don-Gebiet und sogar auf den Kaukasus. Diese Eroberungen auf dem Papier werden großzügig durch die Einnahme der baltischen Provinzen von Odessa und der Krim abgerundet. Der Gedanke des Zollvereins ist auch bei Thyssen zu finden. Andere Industrielle wie Krupp und der alldeutsche Kirdorf, Stinnes natürlich nicht zu vergessen, folgen bald gleichfalls mit Vorschlägen. Die Gedanken einer eigenen Denkschrift betrachtete der Reichstagsabgeordnete Erzberger als: Das Mindestmaß dessen, was das deutsche Volk in allen seinen Teilen als Forderung beim Friedensschluss erwartet. Der Unterschied zu den bereits erwähnten Denkschriften ist nur gering, und er bleibt es auch gegenüber den vielen anderen Plänen. Hier ist dieser, dort jener Programmpunkt genauer beschrieben. So behandelt Erzberger die Kriegsentschädigungen und das künftige große deutsche Kolonialreich in Mittelafrika ausführlich. Es soll nicht nur alle fremden Territorien zwischen Deutsch-Ost, Kamerun und Deutsch-Südwest ausfüllen, sondern noch darüber hinausgreifen. Beide Punkte sind gleichfalls Bestandteile der übrigen Programme. Über Afrika besteht fast volle Übereinstimmung mit allen anderen Programmen, besonders mit dem Regierungsamtlichen, ausgearbeitet von dem Leiter des Reichskolonialamtes von Solf. Dieses Kolonialprogramm wird bis ins Jahr 1918 hinein immer wieder erweitert und umfasst am Ende alle afrikanischen Inselgruppen und den weitaus größten Teil des Kontinents, nämlich die Gebiete von Timbuktu im Nordwesten Afrikas bis Mosambik im Südosten und von Britisch-Somaliland am Golf von Aden im Nordosten bis Deutsch-Südwest. Lediglich Abessinien bleibt dabei ausgespart. Im Frühjahr 1915 fallen die Denkschriften auf den Schreibtisch des Kanzlers wie die Blütenblätter in den Obstgarten. Im Mai 1915 richten die 6 wichtigsten Wirtschaftsverbände des Reiches: Der Bund der Landwirte, der Zentralverband Deutscher Industrieller, der Deutsche Bauernbund, der Bund der Industriellen, die christlichen deutschen Bauernvereine und der Reichsdeutsche Mittelstandsverband, eine Petition mit gleich weit gespannten Forderungen an den Reichskanzler. Besonders zu vermerken ist in dieser Petition das Verlangen nach der Überführung der vorhandenen wirtschaftlichen Machtmittel und zwar, wie es heißt, einschließlich des mittleren und größeren Besitzes in deutscher Hand. Das bedeutete die Aufhebung der Unantastbarkeit des Privateigentums. Offensichtlich, um den Eindruck des krassen Diebstahls zu vermeiden, weisen die Verfasser darauf hin, dass ihre Forderungen unter nationalen und militärischen Gesichtspunkten betrachtet werden müssten, auch wenn ihnen nur eine rein wirtschaftliche Bedeutung innezuwohnen scheine. Selbstverständlich geben diese Verbände an, ihre Auffassungen würden von weiten Kreisen in Deutschland vertreten. Dieser Petition folgt einen Monat später die sogenannte Professoreneingabe. Ihre Verfasser behaupteten, sie seien von der Furcht befallen, die in allen Schichten unseres Volkes, besonders tief und breit, aber in den einfachsten Kreisen bestehe, dass die Feder der Diplomaten verdirbt, was das Schwert siegreich gewonnen. Darum fordern sie: Mit der französischen Gefahr wollen wir ein für alle Mal aufräumen. Und deshalb werden von den Unterzeichnern die nach ihrer Bildung und Stellung zu geistigen Führern und Vorkämpfern der öffentlichen Meinung berufen sind, wie sie selbst von sich sagen, eine ganze Reihe von Thesen über Frankreich, Belgien, Russland, über England, den Orient, die Kolonien und Übersee und über Kriegsentschädigungen aufgestellt. Wir müssen Frankreich um unseres eigenen Daseins willen politisch und wirtschaftlich rücksichtslos schwächen und unsere militärisch-strategische Lage ihm gegenüber verbessern. In keinem Punkte ist die Volksmeinung einiger. Ihr ist das Festhalten Belgiens die allerzweifelloseste Ehrensache. Als Grenzwall und Grundlage zur Wahrung unseres Volkswachstums fordern wir Siedlungsland von Russland. Der Ostseeprovinzenbevölkerung von Litauen, Letten und Esten kann ein gesicherter Stamm für die uns dringend nötigen Wanderarbeiter werden. Kämen wir in die Lage, England eine Kriegsentschädigung aufzuerlegen, kein Geldbetrag könnte hoch genug sein. Der Geldbeutel ist der empfindlichste Teil dieser Krämernation. Am Geldbeutel vor allem muss sie rücksichtslos getroffen werden. Das Erstaunen über das Deutsch und den Inhalt dieser Sätze kann nur noch von der Verblüffung über Stellung und Namen der Unterzeichner dieser Eingabe übertroffen werden. 352 Hochschullehrer, 148 Richter und Rechtsanwälte, 158 Geistliche, 152 Industrielle und Finanzleute, 252 Künstler, Schriftsteller und Verlagsbuchhändler, 145 höhere Verwaltungsbeamte und eine ganze Anzahl Parlamentarier und Generäle. Wie gesagt, die Denkschriften fielen 1915 auf den Tisch des Kanzlers wie die Blütenblätter im Frühling und das Laub im Herbst. Die Übereinstimmung in den Forderungen war groß, aber nicht zufällig. Fast immer entstanden die Denkschriften durch die Initiative prominenter Alldeutscher. Fast immer auch enthielten sie die maßgebenden Gedanken der alldeutschen Denkschrift. Über sie hatte Justizrat Klass vor den Repräsentanten der 6 Wirtschaftsverbände referiert. Initiator war hier, wie in vielen anderen Fällen, der Mitbegründer des Alldeutschen Verbandes Alfred Hugenberg, Direktor des Krupp-Konzerns, der selbst höchst interessiert an neuen Rohstoffquellen war. Initiator und Referent der großen Versammlung, die die Professoreneingabe beschloss, war der Alldeutsche Dietrich Schäfer, Geschichtsprofessor in Berlin. Verschiedene Historiker haben den Einfluss des Alldeutschen Verbandes auf die Politik der Regierung bestritten. Das ist oberflächlich gesehen. Ein direkter Erfolg war zwar selten, umso größer aber war die Wirkung des Verbandes als Sauerteig. Nichts lässt dies deutlicher erkennen als die Übereinstimmung der vielen Kriegszielprogramme. Zu eng waren die Verflechtungen zwischen den jeweiligen Verfassern. Ihre genaue Darstellung ergebe ein großes, aber engmaschiges Kreuz- und Quergeflecht. Es war auch kein Zufall, dass Kriegsziele immer wieder auch dort gesucht wurden, wo deutsche Banken, unter ihnen besonders die Deutsche Bank, engagiert waren. Erzberger war eben nicht nur ein sehr agiler Reichstagsabgeordneter, sondern auch dem Thyssen-Konzern verbunden. Seine vielfältige Aktivität, darunter inoffizielle Regierungsaufträge, erstreckte sich beiläufig auch auf die Kriegszielbemühungen einer besonderen Gruppe. Die deutschen Fürsten. Im Frühjahr 1915 beendet Kronprinz Rupprecht von Bayern eine Denkschrift über die Erfordernisse eines Friedensschlusses. Aus militärischen Gründen soll die deutsche Grenze künftig Nordfrankreich und Belgien einschließen. Der Eintritt der Niederlande ins Reich soll mit der Zuteilung französischer und belgischer Gebiete schmackhaft gemacht werden. Rupprecht vergisst nicht, ausdrücklich zu erwähnen, dass die auszugliedernden Gebietsteile zweifellos Bestandteile der schon jetzt bestehenden oder der eintretenden Bundesstaaten werden. Das lag in der Linie seines Vaters, König Ludwigs III. Von Bayern. Dieser hatte gleich nach Kriegsausbruch Ansprüche angemeldet für den Fall, dass Preußen sich vergrößere. Zuerst dachte er dabei an die Aufteilung der Reichslande Elsass-Lothringen unter Preußen, Baden und Bayern. Ludwig war aber durchaus bereit, ganz Elsass-Lothringen und, wenn Preußen vor der fremden Bevölkerung Belgiens zurückschrecken sollte, auch Belgien seinem Bayern einzuverleiben. Die Zukunft Elsass-Lothringens sollte für geraume Zeit zum Zankapfel zwischen den Bundesstaaten werden. Er hob doch Sachsen sogar, mangels anderer Gelegenheiten, eine Zeit lang Anspruch auf Kompensationen in den Reichslanden. Bayern und Sachsen waren keineswegs die einzigen Bundesstaaten, die an Gebietserwerb dachten. Zeitweise erregten Polen, Litauen, Kurland und Belgien den dynastischen Ehrgeiz verschiedener deutscher Bundesfürsten. Entweder war an eine Personalunion, an eine Angliederung oder an die Thronbesteigung eines Angehörigen des eigenen Hauses gedacht. So anachronistisch solche Überlegungen selbst in dieser Zeit vielen erschienen, sie hatten nicht einfach den primitiven Länder- und Seelenschacher der Duodezfürsten von ehedem zur Ursache. Ursache waren zwei Faktoren. Wir sind nicht Vasallen, sondern Verbündete des deutschen Kaisers. Dieses Wort des bayerischen Königs sollte daran erinnern, dass es die deutschen Fürsten waren, die ihre Länder als Bundesstaaten zum Deutschen Reich zusammengeschlossen hatten. Über Veränderungen des Reichsgebietes durch Annexionen sollte nicht allein der Kaiser, sondern sollten alle Bundesfürsten befinden. Die Gewichtsverteilung im Bunde hätte sonst gestört werden können. Weiter drückte sie die Sorge, dass ein Kriegsausgang ohne Gewinnzuwachs zu einer Gefahr für Ansehen, ja für Bestand der Landesherrlichkeit werden könne. So zielstrebig von einzelnen Bundesstaaten die Kriegsziele auch verfolgt wurden, So blieben sie im Gegensatz zu anderen Mächten im Reich doch diskret und rücksichtsvoll gegenüber der schwierigen Lage des Reichskanzlers. Dies war nicht allein davon bestimmt, dass Länder wie Württemberg irgendwelchen Änderungen nur schwer und vor Kriegsende schon gar nicht zugänglich waren. Deswegen verfocht Württemberg noch keinen Verständigungsfrieden. Das taten die Sozialdemokraten als Minderheit im Reichstag, wenngleich auch einige ihrer Abgeordneten Gebietsabtretungen durchaus für vertretbar hielten. Ihnen gegenüber reichte die Reichstagsmehrheit für einen Siegfrieden vom Zentrum bis zur äußersten Rechten. Im Verlauf des Jahres 1915 haben diese Parteien alle ihre Kriegsziele formuliert. Sie fordern, die einen mehr, die anderen weniger, beträchtlichen deutschen Gebiets- und Machtzuwachs. Die Beweggründe waren hier besonders vielschichtig. Schon bevor die Kriegszieldiskussion freigegeben war, wurden von den Parteien rechts der Sozialdemokraten im Reichstag schwungvolle Reden über Erwerbungen gehalten. Die Kriegszielvorstellungen der obersten Heeresleitung waren in erster Linie von der militärischen Sicherung angestrebter Grenzen bestimmt. Sie veränderten sich mit der Ausdehnung des besetzten feindlichen Gebiets. Den bemerkenswerten Mangel an politischen Einsichten hatten sie mit den anderen Programmen gemeinsam. So fordert Hindenburg Ende 1916 die Abhängigkeit Rumäniens von Deutschland. Nach der Art einer römischen Provinz. Im August hatten sich die Misshelligkeiten und Spannungen zwischen Falkenhayn, dem Generalstabschef, und der Führung Oberost, also Hindenburg-Ludendorff, so zugespitzt, dass der Kaiser unter Mithilfe des Kanzlers einen Wechsel anordnete. Hindenburg wurde Generalstabschef und Ludendorff Generalquartiermeister. Aber schon bald kam es zu scharfen Differenzen zwischen Bethmann und der neuen Heeresleitung. Unter ihrem Druck war Anfang November über ein Kriegsziel vorweg entschieden worden, das übrigens auch danach noch zwischen den beiden Verbündeten Deutschland und Österreich-Ungarn strittig blieb. Von der Proklamation des Königreichs Polen hatte die Heeresleitung sich eine große polnische Freiwilligenarmee versprochen. Wie in so vielen anderen Dingen und bei ungezählten anderen Gelegenheiten, so irrte die oberste Heeresleitung auch hier. Die Polen dachten nicht daran. Dafür formierten sich hinter der obersten Heeresleitung alle Gegner des Kanzlers. Alldeutsche und Schwerindustrie, Konservative und Nationalliberale sowie eine ausgehaltene Presse bekämpften Bethmann offen und verdeckt. Für sie alle war er ein Flaumacher und ein Gegner eines Siegfriedens. Doch sie alle hatten vergessen, was der Kaiser bei Kriegsbeginn in seiner Thronrede gesagt hatte. In aufgedrungener Notwehr, mit reinem Gewissen und reiner Hand ergreifen wir das Schwert. Die proklamierte Absicht des deutschen Volkes, einig in seinen Stämmen und Parteien, war es gewesen, einen Verteidigungskrieg zu führen. Aber aus dem Verteidigungskrieg war ein Eroberungskrieg geworden. So konnte die feindliche Propaganda vom alldeutschen Machtwahn und dem Säbelgerassel vor dem Krieg eine konsequente Linie zu den Annexionsplänen konstruieren. Dem vermochte der Kanzler in seinem ewigen Bestreben, sich die Hände nach allen Seiten freizuhalten, nicht zu begegnen. In seinen öffentlichen Reden, so im Reichstag bei der Haushaltsberatung im April 1916, erklärte er zwar: Nicht die Vernichtung fremder Nationen ist das, was wir erreichen wollen. Fügte aber gleich hinzu: Zu unserer Verteidigung sind wir ausgezogen. Aber das, was war, ist nicht mehr. Das Belgien nach dem Krieg wird nicht mehr das alte vor dem Kriege sein. Aus solcher Rede konnte jeder sich das Passende heraussuchen. Ihre Vieldeutigkeit zerstörte die Hoffnung, dass die Feinde oder einer von ihnen ehrliche Friedensbemühungen erkennen würden, schon gleich im Ansatz. Bei Freund und Feind gab es Kriegs- und Friedensparteien. Das Übergewicht der einen hier förderte dieselbe Partei beim Gegner und umgekehrt. Das Übergewicht hatten überall die Kriegsparteien. Sie bestimmten den Gang der Dinge. Vernunft war wenig gefragt. Alle Friedensbemühungen mussten fehlschlagen, wenn sie nicht den Frieden auf den Status quo ante suchten, also den Friedensschluss auf dem Status, wie er bei Kriegsbeginn gewesen war. Nach Auffassung der obersten Heeresleitung und der übrigen Siegfriedler schwächte der Verzicht auf Kriegsziele, also auf Eroberungen, den Kampfeswillen der Nation. Wie sehr dies eine Fehleinschätzung war, zeigte dann der Ausgang des Krieges. Die Kriegspartei in Deutschland erreicht mit Hilfe der obersten Heeresleitung: Der Kanzler muss sein Verbot der öffentlichen Kriegszieldiskussion ausgerechnet einen Monat vor Bekanntgabe des Friedensangebots aufheben. So wurden alle Friedensfühler beeinträchtigt, die die Reichsleitung ausgestreckt hatte. Bei dem Friedensangebot Deutschlands und seiner Verbündeten vom 12. Dezember 1916 tat Bethmann dies gleich selbst. Vor dem Reichstag sprach er nämlich von ehernen Tatsachen, die geniale Führung und heldenhafte Leistungen geschaffen haben. Rücksicht auf die Extremisten im Innern, hießen den mehr und mehr umstrittenen Kanzler solche Worte sprechen. Die Anhänger des Friedens in den Feindstaaten verloren durch sie an Überzeugungskraft. So kam es hüben und drüben zu einer immer stärkeren Radikalisierung. Dabei wurden zwei Zusammenhänge immer deutlicher. Und zwar nach außen, zwischen Kriegszielen und Friedensbemühungen, nach innen, zwischen Kriegszielen und Kampfgeist. Das Friedensangebot der Mittelmächte wird von den Alliierten schroff abgewiesen. Auch die Vermittlungsaktion des amerikanischen Präsidenten Wilson scheitert. Reichskanzler von Bethmann hatte für die etwaigen Friedensverhandlungen zusammen mit der obersten Heeresleitung die deutschen Kriegsziele aufgestellt und sie der österreichischen Regierung übermittelt. Die wichtigsten waren: Gewinnung einer Grenze, die Deutschland und Polen gegen Russland strategisch sichert. Vorbehalt strategischer und wirtschaftlicher Grenzberichtigungen sowie finanzielle Kompensationen gegenüber Frankreich. Wiederherstellung Belgiens unter bestimmten Garantien für die Sicherheit Deutschlands. Schadloshaltung geschädigter Unternehmen und Privatpersonen. Die Aufstellung zeigt, dass die amtliche Politik, je nachdem Forderungen fallen ließ, austauschte oder neue erhob. Im Übrigen gab es schon immer feine, aber aufschlussreiche Unterschiede, die die vielfältigen sachlichen und personellen Hintergründe widerspiegelten. Die jeweilige militärische Lage und die daran geknüpften politischen Hoffnungen auf Sonderfrieden, heute mit den einen, morgen mit den anderen Feindmächten, beeinflussten die Forderungen und verschoben ihre Richtung. Wenige Tage nach der alliierten Ablehnung des Friedensangebots befiehlt der Kaiser die Aufnahme des uneingeschränkten U-Boot-Krieges für den 1. Februar. Trotz seiner Skepsis gegenüber den Erfolgsankündigungen hat sich der Kanzler dem Willen der obersten Heeresleitung gebeugt. Dennoch verlangt Feldmarschall von Hindenburg nach der Konferenz vom Kaiser die Entlassung des Kanzlers. Der uneingeschränkte U-Boot-Krieg hat die vom Kanzler erwartete Folge. Am 3. Februar 1917 brechen die Vereinigten Staaten die diplomatischen Beziehungen zum Deutschen Reich ab. 2 Monate später erklären sie den Kriegszustand. Das war nach dem Kohlrübenwinter 1916-17. General Gröner, der Leiter des Kriegsamtes, das mit den Fragen der Kriegswirtschaft und des Arbeitseinsatzes betraut war, schildert die Verhältnisse in Deutschland. Der harte, kalte, lange Steckrübenwinter 16-17 und die Brotkarte drückten die Stimmung der Arbeiterschaft so stark, dass im April der erste größere Ausstand in den Waffen- und Munitionsfabriken in Berlin erfolgte. Wer den Kohlrübenwinter in Berlin mitgemacht hat, konnte allein die Stimmung der Arbeiterschaft verstehen. Ich habe der obersten Heeresleitung manchmal gewünscht, sie würde von der Not der Heimat auch mehr spüren als durch Briefe. Die politische Lage beschreibt Bethmann in seinen Memoiren. Unterdessen hatten sich die inneren Gegensätze immer weiter versteift. Je handgreiflicher sich die Notwendigkeit der inneren Reformen darstellte, desto leidenschaftlicher kämpfte die Rechte gegen die Sozialdemokratie, desto sichtbarer war das Bestreben, die Bedrohung der Machtstellung der konservativen Partei mit einer Bedrohung von Kronrechten zu identifizieren. Ihre Agitation machte die Zustimmung zu einem Verzichtfrieden zum Volksverbrechen. Bethmann fährt dann fort. Solchen Gedanken folgte die Unterschicht nicht. Auf ihr lastete die Ernährungsnot am schärfsten. In den Betrieben wusste man vor allem von der Erschöpfung an Menschen und Material. Der Kanzler erkannte, dass die breiten Massen nur in der Gewissheit kriegswillig erhalten werden könnten, dass ihre Brüder und Söhne nur für die Verteidigung des Landes bluteten und dass den Siegern eine Zukunft politischer und sozialer Befreiung gesichert sei. Bethmann folgert dann, siegreichen Soldaten konnte bei der Rückkehr aus diesem Krieg die Beseitigung der Zustände nicht verweigert werden, die sie als politische Degradation empfanden. Auf diesen Zuständen beruhte die konservative Mehrheit im preußischen Abgeordnetenhaus und auch in den Kammern und Häusern der Bundesstaaten. Innere Reformen mussten zwangsläufig zur Schmälerung der bevorzugten Stellung der Konservation im Staat führen, denn sie bedeuteten die politische Gleichberechtigung der Arbeiterschaft im Staat. Sie wurde vor allem durch das Dreiklassenwahlrecht in Preußen verweigert. Seiner Beseitigung galt seit langem der Kampf der Sozialdemokraten. Das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht hofften sie nun im Kriege endlich zu erreichen. Zwischen diesen beiden Richtungen und, wie Bethmann Hollweg schrieb, um der Einheit des Volkes willen konnte während des Krieges keine andere Politik als die der Diagonale geführt werden. Im Reichstag hatte sich bis zum Frühjahr 1917 gegen das Dreiklassenwahlrecht eine Mehrheit herausgebildet, die von den Sozialdemokraten bis zu den Nationalliberalen reichte. Ihr dachte Bethmann mit der Ankündigung des allgemeinen und direkten, aber noch nicht des gleichen Wahlrechts in der Osterbotschaft des Kaisers entgegenzukommen. Obwohl er die Wahlrechtsreform auch im Interesse der Monarchie für unumgänglich hielt, wollte er die Auseinandersetzung darüber nicht im Kriege führen. Bethmanns Absicht wird aber von der Entwicklung überrollt. In Russland ist inzwischen die Februarrevolution ausgebrochen. Der Petersburger Arbeiter- und Soldatenrat fordert von allen Völkern Frieden ohne Annexionen und Kriegsentschädigungen. Im April akzeptiert der Reichskanzler die Wünsche der obersten Heeresleitung über die Kriegsziele. Dazu notiert der Chef des Marinekabinetts, Admiral von Müller, in seinem Tagebuch: Völlige Maßlosigkeit im Osten wie im Westen, nämlich Einverleiben von Litauen und Kurland, Polen durch Militärkonvention an Deutschland gebunden, dabei aber Abtretungen an Deutschland. Im Westen Belgien unter deutscher Kontrolle, Abtretung von Lüttich und der flandrischen Küste, Annexion des Brie-Gebiets und so weiter. Der Marinekabinettschef schreibt weiter: Dem Reichskanzler und dem Staatssekretär konnte man den Gedanken an den Augen ablesen, es schadet ja nichts, es kommt ja doch anders. Der Chef des Zivilkabinetts hatte ganz recht, als er das Ganze mir gegenüber als kindisch bezeichnete. Dem Kaiser sagte ich, Graf Tschernin, der schnell Frieden haben möchte, wird einen schönen Schreck bekommen, wenn er sieht, worauf wir hinaus wollen. Einige Tage zuvor hatte der österreichisch-ungarische Außenminister Graf Tschernin in einem Geheimbericht an seinen Monarchen Kaiser Karl festgestellt: Es ist völlig klar, dass unsere militärische Kraft ihrem Ende entgegengeht. Ich verweise auf das zur Neige gehende Rohmaterial zur Munitionserzeugung, auf das vollständig erschöpfte Menschenmaterial und vor allem die dumpfe Verzweiflung, welche sich wegen der Unterernährung aller Volksschichten bemächtigt hat. Graf Tschernin schloss seine Denkschrift mit den Worten: Gott und ihren Völkern sind sie es schuldig, alles zu versuchen, die Katastrophe eines Zusammenbruches der Monarchie zu verhindern. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine Denkschrift, die im Juni 1916 auf Wunsch des Reichskanzlers zur Vorlage im Hauptquartier von der Führung der Sozialdemokratischen Partei ausgearbeitet wurde. Unter anderem heißt es darin: Wir dürfen uns nicht verhehlen, dass die Kräfte unseres Volkes zu Ende gehen. Übermenschliches ist geleistet worden. Wenn die Belastung weiter steigt und nichts geschieht, dem drohenden Zusammenbruch vorzubeugen, so gehen wir der größten Gefahr entgegen. Das Deutsche Reich und seine Zukunft stehen auf dem Spiel. Das Festhalten an Kriegszielen, die über das eigene Recht und zugleich über das Erreichbare hinausgehen, verlängert den Krieg und führt uns in den Abgrund. Ende Juni erreicht der Kanzler vom Kaiser die Zustimmung zur Berufung von Parlamentariern in die Regierung. Um der Krone die Führung zu erhalten, will der Kanzler dem Reichstag zuvorkommen und den Kaiser für die Ankündigung nun auch des gleichen Wahlrechts gewinnen. Trotz verschiedener Interventionen und auch nach Rücksprache mit dem widerstrebenden Kronprinzen, einem ausgesprochenen Gegner des Kanzlers, entscheidet sich der Kaiser in einer Kabinettsorder für das gleiche Wahlrecht und für das Verbleiben von Bethmann-Hollweg im Amt. Das war am 11. Juli. Der Hauptausschuss des Reichstages berät unterdessen die Vorlage eines neuen Kriegskredites von 15 Milliarden Mark. Im Verlauf der Aussprache überrascht der Zentrumsführer Erzberger mit einer vollkommenen Wendung seiner bisherigen Ansichten. Er erläuterte seine Rede so: Es ist ein Irrtum gewesen, zu meinen, wir könnten den Frieden mit dem Schwert diktieren. Man muss vielmehr versuchen, auf politisch-diplomatische Weise den Krieg zu beenden. Erzberger bezweifelt die erwartete politische Wirkung des Unterseebootkrieges ebenso wie die Vorausberechnungen der Admiralität über die zu versenkende feindliche Tonnage. Er fordert eine Resolution des Reichstages für einen Frieden der Verständigung und des Ausgleiches. Erzberger wollte mit dieser Resolution des Reichstages bei den Feindmächten den Eindruck erwecken, dass das Friedensangebot vom Dezember 1916 auch vom deutschen Volke getragen sei. Die oberste Heeresleitung fordert darauf vom Kaiser, der Reichsleitung aufzugeben, dass sie eine solche Erklärung des Reichstages verhindere, weil durch sie die Stoßkraft und Widerstandsfähigkeit der Armee erschüttert werde. Angehörige der obersten Heeresleitung machen in diesen Tagen in Berlin bei den Abgeordneten des Reichstages Stimmung gegen den Reichskanzler. Am 12. Juli interveniert der Kronprinz bei den Parteiführern gegen den Kanzler. Am gleichen Tag richten Hindenburg und Ludendorff Abschiedsgesuche an den Kaiser, um den Abgang Bethmann-Hollwegs zu erzwingen. Der Kanzler erbittet seinen Abschied. Sein Nachfolger heißt Michaelis. Damit ist die Ära Bethmann-Hollweg zu Ende. Die Politik der Diagonale gescheitert. Seine Unentschlossenheit, das als richtig Erkannte auch zu tun, gegen Widerstände durchzusetzen, brachte ihn immer mehr zwischen die widerstreitenden Kräfte, von denen er dann zerrieben wurde. Zuletzt ließen ihn auch die Parteien des Reichstages im Stich, auf die er sich bis dahin hatte stützen können. Es ist kaum zweifelhaft, dass Bethmann die oberste Heeresleitung und ihren Anhang gemeint hat, als er sich in seinen Memoiren gegen die Meinung wandte, dass innerpolitische Reformen sichere Vorboten des Zerfalls und damit auch der Niederlage sind, während die Nation durchhalten wird, wenn ihr als Kampfpreis große Ziele gezeigt werden und selbst ein siegreich durchgefochtener Krieg aber verloren ist, wenn unsere Zukunft nicht durch große Eroberungen gesichert wird. Nur wenige erkannten damals und auch später, welchen Anteil die deutsche Politik und einflussreiche Gruppen Deutscher an dem Ausbruch und der Dauer dieses Krieges hatten. Dass dieser Anteil Mitschuld bedeutete, ist lange bestritten worden. Heute weiß man, wie sehr Unfähigkeit, Größenwahn, Arroganz und Säbelgerassel des offiziellen und offiziösen Deutschlands, den Chauvinisten in Frankreich, den Panslawisten in Russland und den Kriegshetzern in England geholfen hat, zu dem von ihnen allen heiß ersehnten Krieg zu kommen. In ihrem Hass aufeinander und in ihrer Eroberungssucht spielten Alldeutsche und die Chauvinisten aller Nationen einander in die Hände, indem sie im eigenen Lande die Stimmen der Vernunft mit Hinweisen auf drohende, gefährliche Absichten des Feindes teils sogar mit Gewalt zum Schweigen brachten. Der Anspruch Russlands auf Konstantinopel, der Italiens auf Südtirol waren so wenig gerechtfertigt wie der Deutsche auf Belgien. Auf Elsaß-Lothringen hatte, wenn man nicht die Bevölkerung frei entscheiden ließ, Frankreich ebenso viel Anrecht wie Deutschland. Ein Rückblick in die Geschichte hat, soll er sinnvoll sein, Meinungen über das vergangene Geschehen zur Folge. Die Meinungen müssen sich in erster Linie an den Handlungen der Verantwortlichen und deren Folgen bilden und können nur bedingt die fehlgeschlagenen Absichten berücksichtigen. Das Wirken der deutschen Eroberungspolitiker und seine Folgen schildert ein Geheimbericht der Leitung des französischen Kriegspropagandawesens vom April 1917. Darin heißt es: Die wilden Kundgebungen der Alldeutschen sind für uns und für alle zur Niederkämpfung des deutschen Hochmuts zusammengeschlossenen Völker so gut wie bares Gold. Sie sind es, die vor dem Kriege die Deutschen der ganzen Menschheit verhasst gemacht und den moralischen Bund der Völker gegen Deutschland zusammengeschweißt haben. Ohne die konservative und nationalliberale Presse, ohne die unbezahlbaren deutschen Professoren, ohne Schriftsteller wie Bernhardi, dessen übersetzte Werke jetzt die Schaufenster unserer Buchläden schmücken, hätte weder die moralische Vorbereitung Europas auf diesen Krieg noch die Beliebtheit der deutschfeindlichen Entente jemals den erzielten Grad erreichen können. Lassen wir diese Goldgrube nicht ungenützt, sie muss uns noch sehr wertvolle Dienste leisten. Deutlicher lassen sich die Folgen mangelnder Vernunft und fehlender Weitsicht bei den führenden Schichten Deutschlands nicht beschreiben. Der Egoismus, so lässt sich der Pazifist Friedrich W. Förster vernehmen. Der Egoismus war gewiss überall gleich verteilt in der Welt. Bei uns aber hatte sich ein romantischer und dogmatischer Kultus der Nationalgeltung entwickelt, ein Rausch der eigenen Weltleistung und Weltbedeutung, in dem die Realität fremder Interessen und Rechte in einem ganz merkwürdigen Grad verblasst war, woraus dann natürlich eine Weltpolitik ohne Weltgewissen, Weltverständnis und Weltmanieren entstand. Der Sturz Bethmann-Hollwegs und die Friedensresolution des Reichstages bilden einen tiefen Einschnitt in der politischen Geschichte des Krieges für Deutschland. Mit der Friedensresolution zeigt sich der Reichstag eigentlich zum ersten Male seiner tatsächlichen Macht bewusst. Der Prozess zur Parlamentarisierung war von da ab eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Allerdings vollzieht er sich langsam, denn noch lange erstarren die Parlamentarier in Ehrfurcht vor den militärischen Halbgöttern und ertragen die immer unverhüllter hervortretende, nicht verantwortliche Diktatur der obersten Heeresleitung, genauer gesagt des Generals Ludendorff. Die Zeit, in der die geschilderten Ereignisse auf die Spitze treiben, das erste Halbjahr 1917, ist für den Weltkrieg entscheidend. Und über den Krieg hinaus für das ganze Jahrhundert. Zwei Ereignisse führen zu umwälzenden Veränderungen in der Welt. Der russischen Februarrevolution folgt die Machtergreifung der Bolschewiki in Russland und von dort ausgehend über weite Teile der Welt. Der Kriegseintritt von Amerika machte die USA zum mächtigsten Land der Welt. Mit ihm endet die Epoche der europäischen Vorherrschaft in der Welt.